Die erste Reihe war prominent besetzt. Russlands Präsident Wladimir Putin, Ungarns Staatschef Viktor Orban, der philippinische Präsident Rodrigo Duterte. Zum Auftakt des Seidenstraßengipfels in Peking hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping das chinesische Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße gegen internationale Kritik verteidigt. Gleichzeitig aber Veränderungen angekündigt. Wir werden an unserem offenen Konzept festhalten. Wir sind kein exklusiver Club. Wir setzen auf grüne Infrastruktur und wollen grüne Investitionen vorantreiben. Wir wollen das gemeinsame Zuhause, in dem wir leben, schützen. Alles soll auf transparente Weise geschehen und es wird null Toleranz für Korruption geben. Bei der neuen Seidenstraße geht es um ein Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa. China finanziert in anderen Ländern massiv in neue Häfen, Straßen, Zugstrecken und andere Infrastrukturprojekte. Aber die Initiative ist umstritten. Kritiker monieren, dass verbindliche Regeln, faire Ausschreibungen und Transparenz auf der Strecke bleiben. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping kündigte an, die Seidenstraßenprojekte qualitativ zu verbessern. Wir werden uns an die allgemein verbindlichen Regeln und Standards halten und auch die beteiligten Unternehmen ermutigen, die generellen internationalen Standards zu befolgen. Bei der Projektentwicklung, der Projektausführung und auch bei den Ausschreibungsverfahren. Bislang profitieren nämlich vor allem chinesische Unternehmen. Bis zu 90% aller Seidenstraßenprojekte gehen an Firmen aus China. Kritiker warnen gerade ärmere Länder vor einer Schuldenfalle und vor politischen Abhängigkeiten von China. Deutschland wird auf dem Gipfel von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vertreten. Der sitzt zwar in Peking nur in der zweiten Reihe, weil er nicht zu den Staats- und Regierungschefs gehört, hat aber trotzdem Botschaften an die chinesischen Gastgeber. Deutschland und die großen EU-Staaten, Frankreich, Spanien, Großbritannien, haben eine gleichlautende, geschlossene Botschaft auf dieser Konferenz vertreten. Wir wollen einen freien, offenen Welthandel. Wir wollen einen Austausch auf der Basis von Gleichberechtigung, von gleichen Bedingungen für Unternehmen und Bürger in den beteiligten Staaten. Ein Bekenntnis zu Nachhaltigkeit, zu Klimaschutz, zu sozialer Sicherheit und zu Menschenrechtsstandards weltweit. Eins wird in Peking deutlich. Die neue Seidenstraße ist mehr als Zugstrecken bauen und neue Häfen finanzieren. Vertreter von über 100 Ländern nehmen an der Konferenz teil. Allein 37 Staats- und Regierungschefs, die begeistert in der ersten Reihe sitzen. Die Initiative Neue Seidenstraße zielt auch darauf ab, die globale Ordnung stärker auf China zuzuschneiden. Chinas globaler Einfluss wächst.